Abschnitt 1 aus Der Hund von Baskerville. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Der Hund von Baskerville von Arthur Conan Doyle, übersetzt von Heinrich Darnock. Erstes Kapitel. Sherlock Holmes, der für gewöhnlich morgens sehr spät aufstand, wenn er nicht, was allerdings nicht selten vorkam, die ganze Nacht aufgewiesen war, Sherlock Holmes saß am Frühstückstisch. Ich stand auf dem Kaminteppich und nahm den Stock zur Hand, den unser Besucher gestern Abend zurückgelassen hatte. Es war ein schönes, dickes Stück Holz mit rundem Knauf, ein sogenannter Polizistenknüppel. Unmittelbar unter dem Knopf befand sich ein fast zollbreiter silberner Reif mit einer Inschrift. James Mortimer, M.R.C.S., von seinen Freunden vom C.C.H. 1884. Es war so recht ein altmodischer Hausdoktorstock, würdig, derb, vertrauenserweckend. »Nun, Watson, was machst du daraus?« Holmes saß mit dem Rücken gegen mich. Ich hatte nichts getan, woraus er auf meine Beschäftigung hätte schließen können. »Woher wusstest du, was ich machte? Ich glaube wahrhaftig, du hast ein paar Augen im Hinterkopf.« »Wenn auch das nicht, so habe ich doch eine blitzblanke, silberplattierte Kaffeekanne vor mir,« antwortete er. »Aber sage mir, Watson, was machst du aus unseres Besuchers Stock, da er uns unglücklicherweise nicht angetroffen hat und wir keine Ahnung haben, was er von uns will, so erhält dieses zufällig hier gebliebene Andenken eine gewisse Bedeutung. Lass mal hören, wie du dir nach dem Spazierstock den Mann vorstellst.« »Ich denke«, sagte ich, nach besten Kräften mich der Methode bedienend, die mein Freund bei seinen Forschungen anzuwenden pflegte, »Dr. Mortimer ist ein älterer Arzt mit guter Praxis. Er ist ein angesehener Mann, da seine Bekannten ihm ein solches Zeichen ihrer Wertschätzung geben.« »Gut«, sagte Holmes, »ausgezeichnet. Ferner dürfte die Wahrscheinlichkeit dafür sprechen, dass er ein Landarzt ist, der einen guten Teil seiner Krankenbesuche zu Fuß macht. Warum? Weil sein Stock, obwohl er ursprünglich sehr schön war, so mitgenommen ist, dass ich mir kaum vorstellen kann, ein städtischer Arzt habe ihn gebraucht. Die starke eiserne Zwinge ist sehr abgenutzt. Es ist also klar, dass der stocktüchtige Märsche mitgemacht hat.« »Vollkommen vernünftig gedacht«, bemerkte Holmes. »Und weiter, da sind die Freunde vom CCH. Ich möchte annehmen, es handelt sich da um irgendeinen Hetzjagdverein, dessen Mitgliedern er vielleicht ärztlichen Beistand geleistet hat, wofür sie ihm dann ein kleines Andenken bescherten.« »Wirklich, Watson, du übertriffst dich selbst«, sagte Holmes, seinen Stuhl zurückschiebend und sich eine Zigarette anzündend. »Ich fühle mich verpflichtet zu sagen, dass du bei den Berichten, in denen du meine bescheidenen Leistungen so freundlich geschildert hast, deine eigenen Fähigkeiten weit unterschätzt hast. Du bist vielleicht nicht selber ein großes Licht, aber du bringst anderen Erleuchtung. Es gibt Leute, die ohne selbst Genies zu sein eine bemerkenswerte Gabe besitzen, das Genie anderer anzuregen. Ich gestehe, mein lieber Junge, ich bin sehr tief in deiner Schuld.« Ein so großes Lob hatte er noch nie vorher ausgesprochen, und ich muss gestehen, seine Worte machten mir ein inniges Vergnügen, denn ich hatte mich oftmals ein bisschen darüber geärgert, dass er gegen meine Bewunderung und meine Versuche, die öffentliche Aufmerksamkeit auf seine Leistungen zu lenken, sich so gleichgültig zeigte. Auch machte es mich nicht wenig stolz, sein System in einer Weise mir zu eigen gemacht zu haben, dass er mir zu der Anwendung desselben seinen Beifall aussprach. Holmes nahm mir nun den Stock aus der Hand und prüfte ihn ein paar Minuten lang mit bloßen Augen. Dann legte er mit einem Ausdruck großen Interesses die Zigarette weg, trat mit dem Stock ans Fenster und untersuchte ihn noch einmal mittels einer Lupe. »Interessant, wenngleich sehr einfach«, sagte er, als er sich wieder in seine Lieblingssofa-Ecke setzte. »Sicherlich gibt der Stock ein oder zwei Andeutungen. Er liefert uns den Ausgangspunkt für mehrere Schlussfolgerungen.« »Ist mir etwas entgangen?« fragte ich, ein wenig mich in die Brust werfend. »Ich denke doch, ich habe nichts von Bedeutung übersehen.« »Ich fürchte, mein lieber Watson, deine Folgerungen waren größtenteils falsch. Wenn ich sagte, du regst mich an, so meinte ich damit, um offen zu sein, dass ich durch deine Trugschlüsse gelegentlich auf die Wahrheit gebracht wurde. Indessen bist du in diesem Fall doch nicht gänzlich auf dem Holzwege. Der Mann ist ganz gewiss ein Landarzt, und er geht viel zu Fuß.« »Also hatte ich recht.« »Insoweit, ja. Aber das war doch alles.« »Nein, nein, mein lieber Watson, nicht alles, durchaus nicht alles. Ich möchte zum Beispiel annehmen, dass ein Doktor ein Geschenk wohl eher von einem Hospital als von einem Hetzjagdverein erhält und dass, wenn er vor dem H-Punkt des Hospital die Anfangsbuchstaben CC stehen, sich ganz ungezwungen die Auslegung Charing Cross darbietet.« »Du könntest recht haben.« »Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Und wenn wir davon ausgehen wollen, so haben wir eine frische Grundlage, worauf wir eine Vorstellung von unserem unbekannten Besucher uns aufbauen können.« »Nun, also angenommen, CCH bedeutet Charing Cross Hospital, was können wir für weitere Schlüsse aus diesem Umstande ziehen?« »Kannst du nicht selber darauf kommen? Du kennst meine Methoden, wende sie an.« »Mir fällt bloß die sehr einfache Schlussfolgerung ein, dass der Mann in der Stadt praktiziert hat, bevor er aufs Land zog.« »Ich denke, wir dürfen uns in unseren Schlüssen ruhig ein bisschen weiter wagen. Betrachte mal den Fall von folgendem Standpunkt aus. Bei was für einer Gelegenheit wird ein solches Geschenk höchstwahrscheinlich gemacht worden sein? Wann werden seine Freunde zusammengetreten sein, um ihm diese Gabe zu stiften? Offenbar in dem Augenblick, als Dr. Mortimer das Hospital verließ, um sich eine eigene Praxis zu gründen. Wir wissen, ein Geschenk ist gemacht worden. Wir glauben, der Mann ist vom Hospital aufs Land gezogen. Gehen wir denn also in unseren Mutmaßungen zu weit, wenn wir sagen, das Geschenk wurde ihm gelegentlich seines Fortganges dargebracht?« »Das klingt allerdings wahrscheinlich.« »Nun wird es dir klar sein, dass er nicht dem ärztlichen Stabe des Krankenhauses angehört haben kann, denn eine derartige Stellung bekommt nur ein Arzt, der bereits eine gute Londoner Praxis hat, und ein solcher würde nicht aufs Land ziehen.« »Wer war er also? Wenn er zum Hospital und doch nicht zum Stabe desselben gehörte, so kann er nur Assistent gewesen sein, wenig mehr als ein älterer Kandidat der Medizin. Sein Fortgang fand vor 5 Jahren statt. Das Datum steht auf dem Stock. So geht also dein ernster Familiendoktor reiferen Alters in Luft auf, mein lieber Watson, und heraus kommt ein junger Bursch unter 30 Jahren, liebenswürdig, ohne Ehrgeiz, zerstreut und Besitzer eines von ihm sehr geliebten Hundes, von welchem ich so ganz im Allgemeinen nur sagen möchte, dass er größer als ein Teckel und kleiner als eine Dogge ist. Ich lachte ungläubig, während Sherlock Holmes sich auf seinem Sofa zurücklehnte und kleine Rauchringe in die Luft blies. »Gegen deine letzte Versicherung vermag ich nichts einzuwenden«, sagte ich, »aber zumindest ist es nicht schwierig, ein paar Angaben über des Mannes Alter und bisherige Berufstätigkeit zu erlangen. Ich nahm von dem Bücherbrettchen, worauf meine medizinischen Werke standen, den Medizinalkalender herunter und schlug den Namen auf. Es waren mehrere Mortimers aufgeführt, aber was wir von unserem Besucher bereits wussten, passte nur auf einen einzigen von diesen. Ich las die betreffende Stelle vor. Mortimer James M.R.C.S., 1882 Grimpen, Dartmoor, Devonshire, von 1882 bis 1884 Assistent am Charing Cross Hospital. Er erhielt den Jackson-Preis für vergleichende Pathologie für seine Abhandlung »Ist Krankheit ein Atavismus?« korrespondierendes Mitglied der schwedischen pathologischen Gesellschaft, verfasste »Einfälle über Atavismus«, Lancet 1882, »Machen wir Fortschritte«, Journal of Psychology, März 1883, Gemeindearzt für Grimpen, Thorsley und High Barrow. »Von dem Herzjagdverein steht nichts darin, Watson«, sagte Holmes mit einem boshaften Lächeln. »Aber ein Landarzt ist er, wie du sehr scharfsinnig geschlossen hast. Mir scheint, meine Annahmen finden sich völlig bestätigt.« »Nun zum Charakter unseres Mannes. Ich sagte, wenn ich mich nicht irre, er sei liebenswürdig, ohne Ehrgeiz und zerstreut. Meine Erfahrung lehrt mich, dass auf dieser Welt nur ein liebenswürdiger Mensch solche Freundschaftsgaben empfängt, dass nur einer ohne Ehrgeiz London verlässt, um aufs Land zu gehen, und dass nur ein Zerstreuter statt einer Visitenkarte seinen Spazierstock zurücklässt, nachdem er eine Viertelstunde im Wartezimmer gesessen hat. Und der Hund hat die Gewohnheit gehabt, seinem Herrn den Stock nachzutragen. Da der Stock schwer ist, so hat der Hund ihn fest an der Mitte gepackt, und die Eindrücke seiner Zähne sind sehr deutlich sichtbar. Die Kinnlade des Hundes ist nach dem Abstand der Zahnspuren zu schließen zu breit für einen Teckel und nicht breit genug für eine Dogge. Vielleicht war es, ja, beim Zeus, es ist ein brauner Jagdhund. Holmes war während des Sprechens aufgestanden und im Zimmer auf- und abgegangen. Dann war er in der Fensternische stehen geblieben. In dem Klang seiner Stimme lag eine solche Überzeugung, dass ich überrascht aufblickte. »Aber, lieber Junge, wie kannst du bloß so etwas mit solcher Bestimmtheit behaupten?« »Aus dem sehr einfachen Grunde, weil ich den Hund selber auf der Straßentreppe sehe, und da klingelt auch schon sein Herr. Bitte bleibe hier, Watson. Er ist ein Kollege von dir, und deine Gegenwart kann mir vielleicht von Nutzen sein. Nun, Watson, kommt der dramatische Schicksalsaugenblick. Du hörst einen Schritt auf der Treppe. Er tritt in dein Leben und du weißt nicht, bringt er dir Gutes oder Böses. Was will Dr. James Mortimer, der Mann der Wissenschaft von Sherlock Holmes, dem Spezialisten des Verbrechens, herein?« Die äußere Erscheinung unseres Besuchers war eine Überraschung für mich, denn ich hatte den Typus eines Landarztes erwartet. Er war ein sehr großer, dünner Mann mit einer großen, schnabelförmigen Nase, die zwischen zwei scharfen, dicht zusammenstehenden, grauen Augen hervorsprang. Diese Augen sah man durch die Gläser einer goldenen Brille funkeln. Die Kleidung war im Schnitt seinem Stande entsprechend, jedoch ziemlich abgetragen. Der Gehrock hatte blanke Nähte und die Hosen waren unten ausgefranst. Trotz seiner Jugend hielt er den langen Rücken bereits gekrümmt. Beim Gehen streckte er mit einem wohlwollenden Ausdruck den Kopf vor. Beim Eintreten fiel sein Blick auf den Stock, den Holmes noch in der Hand hielt, und er lief mit einem freudigen Ausruf auf ihn zu. »Ich bin wirklich so froh«, sagte er. »Ich wusste nicht genau, ob ich ihn hier oder auf der Schiffsagentur vergessen hatte. Nicht um alles in der Welt möchte ich diesen Stock verlieren.« »Ein Geschenk, wie ich sehe«, bemerkte Holmes. »Ja.« »Vom Charing Cross Hospital? Von ein paar Freunden dort bei Gelegenheit meiner Heirat.« »Ach, Herrje, das ist schade«, rief Holmes kopfschüttelnd. Dr. Mortimer blinzelte in gelindem Erstaunen Holmes durch die Brillengläser hindurch an. »Warum ist das schade?« »Ach, Sie haben nur unsere kleinen Mutmaßungen ein bisschen in Unordnung gebracht.« »Bei Ihrer Heirat, sagten Sie?« »Jawohl, ich heiratete und ging deshalb vom Hospital weg und gab damit alle Hoffnungen auf eine bequeme Praxis auf. Ich musste mir aber meinen eigenen Haushalt einrichten.« »Ei, Sie, da sind wir im Großen und Ganzen ja doch nicht so sehr auf dem Holzwege«, sagte Holmes. »Und nun, Herr Dr. James Mortimer?« »Kein Doktor, mein lieber Herr, ein bescheidener praktischer Arzt nur. Und augenscheinlich ein Mann von scharfem Geiste. Ach, ein Lehrling auf dem Gebiet der Wissenschaft, Herr Holmes, ein Anfänger, der am Strande des großen unbekannten Weltmeeres Muscheln aufliest. Ich vermute, dass ich mit Herrn Sherlock Holmes spreche und nicht mit... »Nein, der Herr hier ist mein Freund Dr. Watson.« »Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Doktor. Ich habe Ihren Namen in Verbindung mit dem Ihres Freundes erwähnen hören. Sie interessieren mich außerordentlich, Herr Holmes. Ich hatte an Ihnen kaum einen solchen dolichocephalen Schädel und eine derart ausgeprägte supraorbitale Stirnentwicklung erwartet. Würden Sie etwas dagegen haben, wenn ich mal mit dem Finger über Ihre Scheitel nachfahre? Ein Gipsmodell Ihres Schädels, werter Herr, würde, solange das Original nicht zu haben ist, eine Zierde jedes anthropologischen Museums bilden. Ich beabsichtige, nichts Unziemliches zu sagen, aber ich gestehe, mich gelüstet's nach Ihrem Schädel.« Sherlock Holmes lud mit einer Handbewegung unseren sonderbaren Besucher ein, sich's in einem Stuhl bequem zu machen. Dann sagte er, »Sie sind, wie ich bemerke, ein Enthusiast in Ihren Gedankengängen, wie ich in den meinigen. Ich sehe an Ihren Fingerspitzen, dass Sie sich Ihre Zigaretten selber drehen. Zünden Sie sich ohne Bedenken eine an.« Der Mann holte Tabak und Papier aus der Tasche und rollte mit überraschender Geschicklichkeit eine Zigarette. Seine langen, zuckenden Finger waren so beweglich und unruhig wie die Fühler eines Insekts. Holmes saß schweigend da, aber ich sah an den kurzen, scharfen Blicken, womit er ab und zu unseren eigentümlichen Gesellschafter beobachtete, dass er sich für denselben sehr interessierte. »Ich nehme an, Herr Mortimer«, sagte er endlich, »dass Sie nicht lediglich in der Absicht, meinen Schädel zu befühlen, mir die Ehre erwiesen haben, gestern Abend und wieder heute früh hier vorzusprechen.« »Nein, Herr Holmes, nein. Ich bin jedoch glücklich, dass ich gleichzeitig auch dazu Gelegenheit gehabt habe. Ich kam zu Ihnen, Herr Holmes, weil ich mir eingestehe, dass ich selbst ein unpraktischer Mann bin und weil ich mich plötzlich einem sehr ernsthaften und außerordentlichen Problem gegenüber befinde. Und in Anbetracht, dass Sie, wie ich anerkenne, die zweithöchste europäische Autorität in...« Wirklich, Herr Doktor? Darf ich mich erkundigen, wer die Ehre hat, die Erste zu sein? Fragte Holmes in etwas kurzem Ton. Auf einen streng wissenschaftlich denkenden Gelehrten muss Monsieur Berdillons Methode einen außerordentlich starken Reiz ausüben. Täten Sie dann vielleicht nicht besser, diesen um Rat zu fragen? Ich sagte, werter Herr, für den streng wissenschaftlich Denkenden, aber in der praktischen Betätigung Ihrer Kunst stehen Sie allein da. Das ist allgemein anerkannt. Ich denke, ich habe nicht etwa unabsichtlich... »Kaum der Rede wert«, antwortete Holmes. »Ich denke, Herr Dr. Mortimer, Sie täten gut, wenn Sie ohne weitere Umschweife mir klar und deutlich vortrügen, welche Art das Problem ist, zu dessen Lösung Sie meinen Beistand zu erhalten wünschen.« Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 30. Januar 2026.